Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. My divinely loved friends. Meine von Gott geliebten Freunde. So look, after he told us how we are so divinely loved, Nachdem Petrus uns gesagt hat, wie göttlich geliebt wir sind, he's telling us that we are resident aliens and foreigners in this world. sagt er uns, dass wir Fremde und Ausländer in dieser Welt sind. Now, I've lived on three different continents, Ich habe auf drei verschiedenen Kontinenten gelebt and I've traveled not all over the world, but to about 80 different nations. und bin in etwa 80 verschiedenen Ländern gereist. And you know, I remember very, very clearly when I arrived here in Brazil. Und ich erinnere mich noch sehr genau daran, als ich hier in Brasilien ankam. I felt so weird. Ich fühlte mich so komisch. I really did. Das war wirklich so. Like, they think different than I, they act different than I. Sie denken anders als ich, sie handeln anders als ich. They talk different to me. Sie sprechen anders als ich. You know, I was together with people and the only thing I understood is blah, blah, blah, blah, blah. Ich war mit Leuten zusammen und das Einzige, was ich verstand, war la la la la. They eat different than me. Sie essen anders als ich. Every day rice and beans. Jeden Tag Reis und Bohnen You know, and some meat. und etwas Fleisch. I felt so strange. Ich fühlte mich so fremd. I felt like I don't fit here. Ich fühlte mich, als würde ich nicht hierher passen. You know, and if you really think about this, Und wenn ich wirklich darüber nachdenke, today, after I've lived in Brazil for so many years, I've totally adapted. habe ich mich heute, nachdem ich so viele Jahre in Brasilien gelebt habe, total angepasst. You know, David sometimes says, hey, you're more Brazilian today than you are Austrian or American. Debbie sagt manchmal, hey, du bist heute mehr Brasilianer als Österreicher oder Amerikaner. Because I have adapted to this place. Denn ich habe mich an diesen Teil der Welt angepasst. But look what the Bible says. Aber schau mal, was die Bibel sagt. We are resident aliens and foreigners in this world. Wir sind Fremdlinge und Ausländer in dieser Welt. So many, many Christians have done what I've done here in Brazil. So viele, viele Christen haben das getan, was ich hier in Brasilien getan habe. Now it is right for me to do because I live in this culture, I have to love and adapt to this culture. Für mich ist das richtig, denn ich lebe in dieser Kultur. Ich muss sie lieben und mich ihr anpassen. But in the context that Peter says here, it's wrong to do. Aber im Zusammenhang mit dem, was Petrus hier sagt, ist es falsch, das zu tun. You are not supposed to live in this world like you are a part of this world. You are a foreigner. Du sollst nicht in dieser Welt leben, als wärst du ein Teil dieser Welt. Du bist ein Ausländer. You're not supposed to speak their language. Du sollst nicht ihre Sprache sprechen. You're not supposed to eat their food. Du sollst nicht ihr Essen essen. You're not supposed to act like them because you are a stranger. Everybody should look at you and say, oh my God, he's different. Du sollst dich nicht wie sie verhalten, denn du bist ein Fremder. Alle sollen dich anschauen und sagen, oh mein Gott, er ist anders. You know, people saw me in Brazil and they immediately knew that I'm different. Als die Leute mich in Brasilien sahen, wussten sie sofort, dass ich anders bin. They asked me over and over again, where are you from? Sie fragten mich immer wieder, woher kommst du? You speak different. Du sprichst anders. You have different customs. Du hast andere Sitten. You do things totally different. Where are you from? Du machst alles ganz anders. Woher kommst du? You know, people in this world, when they see us, they should ask the same question. Wenn die Menschen auf dieser Welt uns sehen, sollten sie uns die gleiche Frage stellen. They should say, where are you from? Sie sollten fragen, woher kommst du? You are very different to us. Du bist ganz anders als wir. Then I told them, well, because I'm from Austria. Dann sagte ich ihnen, nun, ich komme aus Österreich. And they said, ah, Austria, Und sie sagten, ah, Österreich. huh? When people say to us, where are you from? You are very different. We should say, wow, I'm a heavenly citizen. Wenn Leute dich fragen, woher kommst du? Du bist ganz anders, solltest du sagen, nun, ich bin ein Himmelsbürger. But you know, when I see how so many Christians live, like this world is their actual home. Doch wenn ich sehe, wie viele Christen so leben, als wäre diese Welt ihr eigentliches Zuhause, It's very sad. ist das sehr traurig. This is not your place, my friend. Das ist nicht dein Zuhause, mein Freund. It's time for you to act like a citizen of heaven and not like a citizen of this world. Es ist an der Zeit, dass du dich wie ein Bürger des Himmels verhältst und nicht wie ein Bürger dieser Welt. Look, Peter abandoned appeals to divorce ourselves from the evil desires that wage war within us. Schau, Petrus ruft dazu auf, uns von den bösen Begierden zu trennen, die in uns Krieg führen. Isn't it interesting? He doesn't say the evil desires that wage war in this world. Interessanterweise sagt er nicht die bösen Begierden, die in dieser Welt Krieg führen. But within us. Sondern in uns. Remember, my dear friend, this world is always trying to get inside of you. Denk daran, mein lieber Freund, diese Welt versucht immer in dich hineinzukommen. That's why if we live like a stranger, deshalb, wenn wir wie ein Fremder leben, in this world, knowing that this is not the place we belong to, in dieser Welt und wissen, dass dies nicht der Ort ist, an den wir gehören, we can make the choice to divorce ourselves from these evil desires so that they will not grip us. Können wir die Entscheidung treffen, uns von diesen bösen Begierden zu trennen, damit sie uns nicht ergreifen können? You know, don't let yourself be married to all those desires that are in this world. Lass dich nicht mit all den Begierden verheiraten, die es in dieser Welt gibt. Can I challenge you? Kann ich dich herausfordern? In America, a large research institute was asked to do some research. In Amerika wurde ein großes Marktforschungsinstitut beauftragt, eine Untersuchung durchzuführen. Because there are dozens of millions of evangelical Christians in America. Weil es in Amerika mehrere Millionen evangelikale Christen gibt. And companies spend a lot of money to find out what motivates the Christians to buy the product. Und die Unternehmen viel Geld ausgeben, um herauszufinden, was die Christen dazu bewegt, ein Produkt zu kaufen. It's a huge market. Es ist ein riesiger Markt. Do you know what the research showed? Weißt du, was die Studie ergeben hat? That the evangelical Christians, they are motivated by the exact same desires that the non-Christians are. There's no difference. Dass die evangelikalen Christen von genau denselben Wünschen motiviert sind wie die Nicht-Christen. Es gibt keinen Unterschied. Ah, this made me so sad. Das macht mich so traurig. So, so, so, so sad. So, so, so, so traurig. My dear friend. Mein lieber Freund. Please don't be motivated by the same desires that this world is motivated by. Bitte lass dich nicht von denselben Wünschen leiten, die diese Welt antreibt. Understand that you are foreigner, you're not supposed to be motivated by the same desires. Verstehe, begreife, dass du ein Fremder bist. Du sollst nicht von denselben Wünschen motiviert werden. As they wage war, divorce yourself from these desires. Während sie Krieg führen, trenn dich von diesen Begierden. And make a decision very clear. I will not yield to these desires. Triff eine klare Entscheidung. Ich werde diesen Begierden nicht nachgeben. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.